Du Wichser. Was denkst du, Huber, deine Eltern sagen, wenn dein neuer Freund ein Fascho ist, ein Typ mit 5. Klasse Abschluss vor Strafenregister, beschwört dasselbe wie ich. Du bist doch so intelligent, was hat dich denn bloß geritten, mit so einem Arschloch rauszugehen? Dieser Typ kann sicher nicht mal seinen Namen buchstabieren, so einen Idioten will ich hier nicht sehen. Kommt der vorbei, kann der sofort wieder gehen. Ich sag's nur, dass wir uns verstehen. Was denkst du, Huber, deine Eltern sagen, wenn dein neuer Freund ein Disco-Kylie ist, so ein Sonnenbank-Prolet, knallt jede Nacht eine andere, ich glaub dasselbe wie ich. Du bist doch so intelligent, was hat dich denn bloß geritten, mit so einem Arschloch rauszugehen? Dieser Typ kann sicher nicht mal seinen Namen buchstabieren, so ein Idioten will ich hier nicht sehen. Kommt der vorbei, kann der sofort wieder gehen. Ich sag's nur, dass wir uns verstehen. Was denkst denn du, würden deine Eltern sagen, wenn auf einmal ich dein neuer Freund wär? Die würden in die Hände klatschen und Freudensprünge machen und sagen, Mädel, komm mal her, Bentley, zeigst du mal Geschmack, Mädchen, wir haben dich so lieb. Dein neuer Freund ist